SEO, alles oder nix. Kilogramm Drogen geben, dann Kunden reden durch 51-10. Scheiß auf Smartphone-Geräte. Fangen wir ein neues Thema an mit Großkicken, Huren, Ficken im Ledermantel. Vaderhandel rumhängen mit Schlägerbanden. Du verspennst, aber kannst dich mal einen Zehner tanken. Mach aus 1 Kilo, passt in 4 Pep. Nebenbei vertick ich abgepackte Weedpacks, Bruder. Sogar in der Euro, Krisezeit. Steh vor der Haustür, schwarze, teure Jeeps bereit. Anrufe im Minutentakt, gebe Peace-Klumpen ab in Baggies und Gepack versteckt. Zwischen Gullideckel, Summi-Plättchen, muss täglich passen, fünfmal im Hunis wechseln. Und ich pumps ne Thailänderin weg im weißen Mercedes mit 300 PS. Benz durch die Straße, Gepäck voller Hasen, Mutte deutscher Rap ist Blamage. Ich komm mit dem Stoff, wenn dich breit mach, bitte fahr, weil ich keine Kombis verteilt sag. Ja, ja, ja, hier 0,9 für dich. Ja, ja, ja, sag mir, wo deine Freundin ist. Ja, ja, ja, die Bicke Bumserei, die bunkern den Steinfuß unter den Nikes. Warte, warte, warte, warte, ey, ey, warte, ich hab grad den Dicken. Warte mal, ich wichs mir kurz die Latte, warte. Oh, okay, okay, ich bin fertig, so. Also, los geht's. Mit Button, Fünfer und Waage und Cruncher ist mit 13 im Sonntagesprogramm. 24 Stunden lang breit parallel Zeit vertreibt mit Puffickerei in Bonn wird erstmal auf Pesto gepumpt, danach ab nach Thailand, bisschen Sextourismus. Siehst du nicht, was jeden Tag liefern rum? Oder treff mich im Club, wo ich war, geh nach Bumm für Geld. SSIO, ich verteile Hase, bei Kommission krieg ich noch mehr weiße Haare. Denk nicht, dass du mein Business mit Kombis förderst. Wegen Zeitdruck ess ich nur noch Cheeseburger. Ich will Texte schneiden, mir fällt nichts ein, aber dafür fällt mir auf dein Bizeps ist klein. Warum ballerst du dir nicht eine Kurtrembolon? Dein Arm ist noch schmaler als ein Durex-Kondom. Sag mal ehrlich, der schmeckt nach Arschritze.